Aber, liebe Freunde, auf der Tagesordnung ist unser Abendprogramm. Der Besuch in der Oper fällt vorläufig aus. Spielplanänderung im Bolschoi-Theater. Dafür kann ich Ihnen Folgendes anbieten. Im musikalischen Theater wird heute Schwanensee gegeben. Sie können das Ballett in großer Besetzung erleben –